deinem Schmuck und Pracht, so väterlich erhält, beschützt, bewacht, und seine Liebeshand noch über dir beständig hat. Wohlan bezahle die Gelübde, die du dem Höchsten hast getan, und singe Dank und Demutslieder. Komm, bitte, dass ihr Stadt und Land unendlich wolle mehr erquicken und diese werte Obrigkeit, so heute Sitz und Wahl verneut, mit vielem Segen wolle schmücken.